Hi, this is Bob. Anfangs hat mich seine Stimme einfach fasziniert. Thank you very much for selling so many of my records. I wish I could be there with you right now at this minute, but unfortunately I'm all tied up. Bob Dylan ist einer der Vorreiter für alles gewesen. Also wenn ich nochmal an gerade die ersten Songs denke, so wie Masters of War oder Hard Rain is Gonna Fall. Well, I'm not talking about the hard rain, meaning the atomic rain. Seems to me like the bomb is a god in some sort of a way. Unsere Geschichtslehrer oder Sozialkundelehrer, die waren nicht bereit, mit uns über solche Texte zu sprechen. Über das, was man in der Zeit eigentlich gemacht hat. Mr. Hudson come a sailing down the stream, an old man you missed who had paid for his dream. He bought your city on a one-way track. If I had my way, I'd send it right back. It's hard times. Ich wollte nie etwas anderes werden. Nie. Seit ich 12 bin, wollte ich nichts anderes als Gitarre spielen. From the country, living down in New York town. I'll take all the smog in California and every bit of dirt. Hatten Sie nicht eine Rock'n'Roll-Band? Ich hatte eine Bananenband in der Schule. Wie steht es denn mit Hank Williams? Halten Sie den für einen Einfluss? Schauen Sie, ich halte Hank Williams, Captain Marvel, Marlon Brando, The Tennessee Stud, Clark Kent, Walter Cronkite und J. Carol Nash, die halte ich alle für Einflüsse. Erzählen Sie uns etwas über Ihren Film. Der wird in Schwarz-Weiß. Im Stil von Andy Warhol? Also, mein Film wird im Stil der frühen puerto-ricanischen Filme sein. Wen werden Sie in dem Film spielen? Den Helden. Und wer ist das? Meine Mutter. Haben Sie nicht irgendeine bedeutende Philosophie für die Welt? Ich trinke keinen harten Schnaps, wenn Sie das meinen. Hatten Sie den üblichen Jugendtraum, Präsident zu werden, wenn Sie groß sind? Nein. Als ich ein Junge war, war Harry Truman Präsident. Und wer möchte schon gern Harry Truman sein? Bob, gibt es Ihrer Meinung nach einen Menschen, der die Welt retten kann? Al Aronowitz. Did you hear songs when you were little? How did this come about? Did you hear records of Woody Guthrie? Well, I heard Woody, I know, is a factor in your life. Oh, yeah. Woody's a big factor, Woody. I feel awful lucky, but, you know, I feel lucky just to know Woody. This is called Last Thoughts on Woody Guthrie. When your head gets twisted and your mind grows numb, when you think you're too old, too young, too smart, or too dumb, when you're lagging behind and losing your pace in a slow-motion crawl or life's busy race, no matter what you're doing, if you start giving up, if the wine don't come to the top of your cup, if the wind got you sideways with one hand holding on and the other starts slipping and the feeling is gone, and your train engine fire needs a new spark to catch it, and the wood's easy finding, but you're lazy to fetch it. Ich denke mal, er ist ein sehr, was man so mitbekommt, er ist ein sehr verschlossener Mensch. Ein sehr emotionaler Mensch mit Sicherheit auch. Der Mann stand auf der Bühne und weinte. Und man steht dann so hilflos davor und guckt ihn an und sieht so. Und irgendwann habe ich gedacht, ich muss da einfach mal was für meine Bildung tun. Und bin losgelaufen und habe mir den Biograph-Sampler gekauft. Der kam in den 80ern raus. Das war so eine 3-CD-Box mit einem Querschnitt über die ganze Karriere bis dahin. Und das hat mich, das ist so nach und nach gewachsen. Also das hat mich irgendwann gepackt.